Schnaps, das war sein letztes Wort, da trink er noch die letzte Flasche. Schnaps, das war sein letztes Wort, der hat doch immer mächtig Tosch. Und so kommt er in den Himmel, man zu ihm milig serviert. Gegen diese Armbehandlung hat er im Himmel protestiert. Schnaps, das war sein letztes Wort, da trinkt er noch die letzte Flasche. Schnaps, das war sein letztes Wort, der hat doch immer mächtig Dorsch. So kommt er in die Helle und sein Durst, der war so groß. Aber außer heißen Schwefel gibt es nichts in dem Lokal. Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trinkt er noch die letzte Flasche. Schnaps, das war sein letztes Wort, der hat doch immer mächtig Dorsch. Weltall, volle Träne im Gesicht, weil der Himmel ist volle Seele, aber Kneipe gibt es nicht. Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trinkt er noch die letzte Flasche. Schnaps, das war sein letztes Wort, der hat doch immer